Hallo, ihr seid bei Herzblut freier Szene der Berliner Runde und ihr habt eingeschaltet euer Radioempfänger auf 88,4 MHz in Berlin oder 90,7 in Potsdam oder ihr seid im Stream und das ist auf fr-bb.org. Das steht für Freie Radios Berlin Brandenburg, fr-bb.org und unser kleiner Sender innerhalb dieses Konzeptes heißt Kollaboradio. Und wir sind auch kollaborativ unterwegs, nämlich der Thomas ist am anderen Ende. Ja, das bin ich. Hallo Makro, schön dich hier live zu hören. Hallo, und wir haben ein drittes Ende der Leitung, einen wunderbaren Gast. Ja, hallo Nick. Ja, nämlich den Dominik Wirt. Ja, hi. Guten Abend. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir klären müssen. Nick oder Dominik? Ach, ihr könnt mich ruhig Nick nennen, da wir im Impro-Kontext ja uns bewegen werden. Oh, jetzt habe ich schon was vorweggenommen. Genau, nein, ist ja richtig. Ein bisschen anteasern, ja. Schön, dass du da bist, Nick. Aber das heißt, du bist doch tatsächlich in verschiedenen Kontexten mit verschiedenen Namen dabei? Ja, tatsächlich. Also das geht, das kommt immer von dem Grundnamen sozusagen Dominik. Aber dann gibt es da Abwandlungen. Also ich habe auch einen Künstlernamen, auf den wir vielleicht später noch zurückkommen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. mein Kürzel, den ich hauptsächlich im Impro als Rufnamen habe und mein Geburtsnamen. Ja. Sehr gut. Meine Mutter nennt mich Niki. Das machen wir nicht. Warum habe ich das so jetzt erzählt? Ich bin im Radio. Ja, ja. Mama. Ja. Okay, aber dann bevor es noch peinlicher wird, lass uns doch einfach einsteigen mit der Rückschau, weil, was du vielleicht nicht weißt, aber diese Sendung hat eine Tradition, zurückzugucken in den letzten Monat. Und die Frage ist an dich und an uns, haben wir was gesehen in der freien Szene, in der Kunstkultur, über das sich zu reden lohnt? Und natürlich Gäste zuerst. Ja. Also, hast du was gesehen, Nick? Ich weiß gar nicht, habe ich das Datum noch im Kopf? Es war auf jeden Fall ich glaube, es war Anfang Oktober. Da war ich im Ratibor-Theater und habe mir die Show von In Balori und Tim Orr angeguckt. Die haben zusammen ihr Klickformat aufgeführt. Und das war richtig toll. Das fand ich richtig gut. Ich kann ja mal ein bisschen erklären für Leute, die es nicht gesehen haben. Es handelt sich dabei um eine durch Dias inspirierte Show. Und zwar nicht irgendwelche Dias, sondern Fotos, die von Menschen vorher eingeschickt wurden und die durchnummeriert wurden und die dann per Nummernzuruf aufgerufen werden und zur Szene inspirieren, die dann geschieht. Und das war richtig, richtig gut. Ja, und das Ding ist, dass die Fotos kennen die beiden Spielenden nicht. Das heißt, die werden an eine andere Adresse geschickt und die sehen die auf der Bühne zum ersten Mal. Und als ich das gesehen habe, das ist schon eine Weile her, fand ich das auch ganz clever. Nämlich die haben zwei verschiedene Modi gefühlt. Nämlich eins, wenn Bilder dazu passen, wie so eine Art Raum bilden, dann bleibt das Bild auch hinten stehen und dann bespielen sie diesen Raum. Und wenn Bilder mehr so eine Anfangsinspiration sind, also man sieht Menschen oder Objekte oder was auch immer, dann ist das Bild da und dann wird es aber weggenommen, weil es quasi nicht mehr Teil des Bühnenbildes ist. Mhm. Das weiß ich nicht, ob sie das noch so gemacht haben. Die haben da variiert. Also ich glaube, sie haben die Hintergründe eigentlich. Nee, stimmt, die haben da variiert. Also teilweise haben sie die Bilder an die Wand geworfen, gelassen sozusagen. Und teilweise haben sie die auch weggenommen und dann eine Szene aus dem Szenario entnommen sozusagen. Gespielt. Ja. Ja, das ist natürlich. Was ich mich halt so erinnere, ja, ist halt, dass die halt so eine Meister sind, auch mit dem Rhythmus der Szenen zu variieren, dass es mal kurze gibt, mal längere, mal dramatisches, mal komisches. Die sind also ganz offen für den Einfluss, was ihnen gerade da so vor die Füße fällt. Ja. Und wie war das mit Lee White als Gast? Das war sehr witzig. Ich weiß nicht, also ich gehe davon aus, ihr habt den beide schon mindestens einmal gesehen. Mhm. Und damit wisst ihr auch, dass er ein ziemlich witziger Spieler sein kann. Also, und das hat halt natürlich so eine, ja, das hat dem Ganzen nochmal so eine ganz, also auch nochmal eine neue Note gegeben. Also nicht, dass Tim und Inbal jetzt nicht witzig gewesen wären, aber er hat ja auch einen sehr, sehr starken eigenen Humor und das hat sich dann auf das Ganze übertragen und dem Ganzen dann in der zweiten Hälfte dann nochmal eine andere Note gegeben. Das fand ich sehr schön. Ja, es ist, glaube ich, dass diese Kollaborationen oft zu so einer Würze führen, die eigentlich ganz schön ist, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, total. Mhm. Genau, also ich kann mich da noch an einen Monolog erinnern von ihm, mit dem er, glaube ich, sogar eingestiegen ist in der zweiten Hälfte. Das war seine erste Szene sozusagen an dem Abend. Und da war dann waren dann so Wurzelgeflechte auf dem Foto, dem Eingeschickten. Also ein bisschen undefiniert. Und er hat dann einen Monolog gehalten als, ich glaube, Baum, also Tree Wizard, der Waldzauberer. Und hat ziemlich dick aufgetragen und es wurde sehr groß und sehr stimmungsvoll. Das war toll. Cool. Ja, klingt sehr gut. Ja. Und du hast auch was gesehen, Makro? Ja, also ich habe zum einen eine Open Stage Impro gesehen im Kult hier in Braunschweig. Und die war sehr schön, sehr viele Leute da, also fast 70. Das finde ich echt beeindruckend. Und nur ein Drittel oder so wollten davon spielen. Also es waren auch wirklich viele Zuschauende, die gar nicht die Option des Eigenaktivwerdens da so gezogen haben. Und es war wirklich begeisternd. Und dann habe ich noch gesehen Staatstheater The Last Five Years. Das ist ein Musical und das habe ich schon mal in der Brotfabrik gesehen, deswegen erwähne ich das eigentlich nur. Also relativ interessantes Musical, weil das geht um 5 Jahre einer Beziehung, Ehe von dem Schreiber, so eine Art schon ein bisschen autobiografisch. Und er singt, glaube ich, 8 Songs in der Reihenfolge von Kennenlernen bis Trennung. Und sie singt 8 Songs in der Reihenfolge Trennung bis Kennenlernen und immer abwechselnd. Und dadurch hat man immer totalen Enthusiasmus und das Drama des Scheiterns nacheinander. Immer so, es wechselt sich ab. Und nur in der Mitte haben sie zusammen ein Duett, nämlich dann, wo es um die Heirat geht. Also es ist relativ interessante Struktur auch. Und ich habe das in der Brotfabrik auf Deutsch gesehen, also die Songs auf Deutsch übersetzt. Und dann gibt es noch, ich würde sagen, vielleicht noch einen Satz pro Szene dazu. Also höchstens ganz, ganz wenig Sprache. Und hier in Braunschweig habe ich jetzt das im Original Songs gesehen, mit aber deutscher Textübersetzung. Und ich weiß nicht, wie euch das so geht. Ich verstehe das ja, dass man Songs nicht übersetzen will, dass das irgendwie verliert. Aber dann fand ich das total störend, dass dann die Sätze noch in Deutsch waren. Und irgendwie überlege ich da auch gerade wieder, ob mir das eigentlich prinzipiell so gefällt oder ob ich nicht so ganz auch ganze Übersetzungen manchmal cooler finde, anstatt dann so ein bisschen hin und her gehopse in Sprachen zu haben. Habt ihr da eine Meinung zu? Ja, ist eine gute Frage. Es ist natürlich manchmal einfach die Songdichtung im Original besser als die im jetzt die Übersetzung. Deswegen sind solche Übersetzungen oft fraglich, aber natürlich für so einen Gesamtrhythmus für so einen Abend ist einfach eine Sprache sicherlich einfacher, als wenn es ständig hin und her wechselt, ohne dass das eine Funktion im Stück hat. Ja, beim Schauspiel verlassen wir uns ja trotzdem auch auf die Übersetzung. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es da weniger wichtig wäre. Hm. Also mich würde das, also ich würde plädieren für eine konsequente sprachliche Lösung eher. Also so ein Geswitche, so ein halber Kompromiss, das finde ich auch eher irritierend. Also gerade weil weil Sprachen ja auch eine ganz eigene, also ausdrucksmäßig ganz andere Dinge sagen können und aussagen können. Und also außer es gehört zum Konzept dazu, ja, also grundsätzlich, wenn man sagt, okay, wir wollen hier etwas darstellen, was sich durch die Multilingualität sozusagen darstellen lässt, dann ist es was anderes. Aber so aus einer also die Idee muss stimmen. Ne? Ja, und man muss einfach sagen, und ich glaube, das ist die Überleitung dazu, Shakespeare ist im klingonischen Original einfach besser, deswegen Original mit Übertiteln. Und das führt mich zu meinem, was ich gesehen habe, zu meinem Rückblick. Ich war nämlich bei den Raketos, wo auch einer unserer Gäste heute spielt, und habe mir Star Travel angeguckt, die improvisierte Hommage an Star Trek. Und das war sehr schön, weil ich bin ja auch ein Trekkie, vor allem was die Originalserie betrifft. Und habe mich gefreut, dass da so begeistert mit diesem Genre gespielt wurde. Und das Faszinierende an Star Travel von den Raketos ist, dass das eine fortlaufende Geschichte ist. Man kriegt da immer eine Einführung und kann aber, um den ganzen Thrill zu haben, nur einzig und allein an jeder einzelnen Folge teilnehmen. Also das ist hier empfehlenswert, einsteigen und dranbleiben pro Staffel. Genau, und zwar gerade der Staffelanfang oder die zweite Folge der neuen Staffel. Da wurde viel gebeamt und gebeamt wurde, glaube ich, gar nicht. Es wurde viel mit außerirdischen... gebeamt wurde vorher. Mhm. Ja, genau, es wurde aber viel mit außerirdischen Zivilisationen gegessen, gespeist. Mitunter, ja. Ja, sehr schön, schönes Format. Genau. Aber wir sind schon so mitten in der Geschichte, oder nicht in der Geschichte unserer Sendung, deswegen wollte ich fragen, wollen wir zum Thema unseres heutigen Sendung übergehen deswegen haben wir auch unseren tollen Gast eingeladen, und zwar, ja, wie spricht man über dieses Thema? Also wir wollten über Rassismus und Improvisation sprechen. Warum das mit dir, Dominik? Boah, das ist eine spannende Einstiegsfrage. Der Klassiker, genau. Vielleicht, also erstmal grundsätzlich kann man sagen, dass, also ich bin, also um es vorwegzunehmen für Leute, die jetzt zuhören, ich spiele seit über 20 Jahren, glaube ich, mittlerweile Impro, oder 17 oder 18 und sowas Komisches. Und habe also entsprechend schon ein paar Sachen gesehen, so, und hatte so im Laufe der Zeit ist mir mehr und mehr aufgefallen, dass Leute mit also überwiegend weiße Leute in der Impro-Szene sich bewegen. Also ich, von meiner Wahrnehmung her sind das mindestens 90%, wenn nicht mehr. Und ich habe mich dann halt irgendwann mal gefragt, warum das so ist. Und habe dann auch des Öfteren Diskussionen geführt mit Leuten, überwiegend online. Also witzigerweise hat offline dann nicht so ein reger Austausch stattgefunden. Also es hat sich viel mehr auf den sozialen Medien abgespielt, was ich da so an Austausch hatte, auch aneinander geraten sein. Also es ging halt auch teilweise einfach um persönliche Befindlichkeiten dann, sowohl von meiner Seite in meiner Wahrnehmung und dann von der anderen Seite. Da kann man sich dann nicht ganz, kann man nicht ganz auf einen Nenner. Und ich glaube, das hat Makro des Öfteren mal mitbekommen. Kann das sein? Genau. Also ich würde die 90% halte ich für deutlich zu wenig. Mhm. Ich glaube, dass die Impro-Welt, also gerade vielleicht auch noch die deutschsprachige innerhalb Deutschlands, noch sehr, sehr viel weißer ist. Und eventuell ist das Verhältnis bei der englischsprachigen ein Tick besser. Also das Comedy Café Berlin zum Beispiel, da ist es, glaube ich, etwas diverser, aber prinzipiell bildet das, glaube ich, nicht den Schnitt ab, wie wir es eigentlich im Moment in der Gesellschaft haben. So weit gar nicht. Und ich würde aber vielleicht noch mal einen Schritt vorher sagen, dass wir noch mal ein bisschen auf dich vorher eingehen. Also du sagtest ja schon, du bist ein langjähriger Impro-Spieler, mhm, auch bei mehreren Gruppen. Vielleicht können wir da noch mal kurz den Abstecher dazu machen. Bei wem spielst du denn aktuell alles? Okay, also im Augenblick bin ich Mitglied bei den Raketos, den eben erwähnten. Ich habe mehrere Duo-Formate zusammen mit Nika Krämer, mit der ich Bitter and Sweet Symphony mache. Das ist ein Musical-Duo-Format sozusagen. Mit Ilka Puschke von den Raketos bin ich Royal Flash, sind wir Royal Flash. Und mit Doro Klein bin ich zusammen die Rebellen. Also ich habe insgesamt sind das vier Gruppen, bei denen ich bin. Mhm. So, ja. Okay. Das ist ja schon einiges zu tun. Ja, das stimmt. Und du machst aber noch ein bisschen mehr an performativen Sachen. Das stimmt, ja. Ich bin Sänger, Produzent und Songschreiber gleichzeitig und sitze gerade an den Endzügen meines Albums, vielmehr der Veröffentlichung des Albums, das am 3.12. erscheinen wird. Genau. Ich würde sagen, dass ich so grob beschrieben elektronische Popmusik mache mit starkem Funk- und Soul-Einfluss und Hip-Hop. Genau, und das ist so meine performative Ebene. Ach so, und ich bin Sänger und DJ für einen Rapper, mit dem ich im Februar auf Tour gehen werde. Genau. Wie heißt der? Madness. Alles? Madness. Madness, genau, und mit Mit Und du DJst aber auch für Impro-Gruppen. Genau, das stimmt. Ich DJ ja auch im Impro-Bereich. Da spiele ich mit den erwähnten Gruppen, vor allem mit den Raketos. Wenn uns mal ein Musiker fehlt oder eine Musikerin, dann springe ich da auch mal ein. Ansonsten spiele ich noch für Paternoster als DJ. Genau. Das machen ja auch relativ wenig Leute, so DJ-Begleitung. Mhm. Was ich immer erstaunlich finde, weil mir gefällt das immer ausgesprochen gut. Ja. Hast du da eine Idee, warum das so wenig passiert? Also, ich habe die Impro-Szene als relativ wenig Hip-Hop-affin wahrgenommen oder generell Club-affin, sagen wir es mal so. Das heißt, also es gibt also von meiner Wahrnehmung her wenig Überschneidungspunkte mit dem DJen oder mit der Musik an sich auf der performativen Ebene, also selten. Da ist eher, es ist eher die Ausnahme, dass jemand irgendwie ja noch musikalisch auf der Bühne steht, während er oder sie als spielende Person agiert gleichzeitig. Genaueres erklären kann ich auch nicht. Warum das so ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur, das ist nur meine Wahrnehmung, irgendwie, dass es irgendwie nicht so zusammengeht. Also, und da die Turntables ja jetzt doch eher im elektronischen oder im Hip-Hop-Bereich hauptsächlich stattfinden, so gibt es ja vielleicht auch weniger ProtagonistInnen. Ja. Also ich habe es ja kennengelernt über die Crumbs mit DJ Honeycutt, ja. Der ja eher, also jetzt überhaupt nicht Hip-Hop, sondern irgendwie alles querbeet auflegt. Mhm. Und auch Mama Cutsworth, glaube ich, ist eine Kanadierin, die öfter beim Festival war. Ich finde das immer eigentlich eher sehr vielschichtig, was so DJs da so veranstalten. Also da eigentlich geht da viel. Ja. Na, aber keine Ahnung, warum. Ja, witzige Geschichte. Ich habe Honeycutt nach einer Show ebenfalls im Ratibor-Theater mal angesprochen und der hat mir dann Tipps gegeben damals. Das ist schon ein bisschen her. Wo ich meine Sounds herbeziehen kann, die dann royalty-free, also GEMA-frei sind. Das ist so eine Prämisse, unter der man das machen kann, nur weil man sonst nämlich bezahlen muss. Wenn es sich um GEMA-pflichtige Tracks handelt, die man bei einer Show spielt. Ja. Bist du denn Mitglied in der GEMA? Ich bin Mitglied in der GEMA, aber ich verwende GEMA-freie Tracks. Das heißt also, da greift halt mein Mitgliedsein, meine Mitgliedschaft nicht. Und ja, somit kann ich das machen. Cool. Und den Link zu deinem Album, den hauen wir nachher in die Shownotes auf jeden Fall. Gerne. Dass das, wo auch immer das dann veröffentlicht wird, wahrscheinlich auf diversen Plattformen. Richtig. Überall. Überall eigentlich, genau. Ja, dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Genau, also es gab, wie du schon sagtest, so Diskussionen und das... Ich finde ja, der erste Teil der Diskussion ist tatsächlich immer, wer bewertet, was rassistisch ist oder nicht. Mhm. Und da finde ich es echt immer, das fand ich jetzt bei der letzten Diskussion wirklich ganz erstaunlich, dass da ganz viele Leute eine Meinung haben zu was denn rassistisch ist oder nicht. Mhm. Ja. Und ja. Ja, es ist interessant, das ist ja ein Phänomen, das sich ja weit über die Grenzen der Impro-Szene hinaus erstreckt. Also, dass meistens nicht betroffene Menschen in Kommentarspalten jetzt zum Beispiel oder mindestens da am meisten zu sagen haben. Ich sehe da eigentlich nie, so gut wie nie, People of Color, die an so einer Diskussion teilnehmen, um ihre Sicht der Dinge mal zu sagen. Und stattdessen Leute, die höchstwahrscheinlich wenig Ahnung davon haben, weder wie es ist, von Rassismus betroffen zu sein, noch was Rassismus für einen bedeutet, aus der Position heraus. Ne? Also wie man das definiert. Ja. Ja, also ich kann mich da auf jeden Fall an so eine Diskussion erinnern. Da ging es um ein Impro-Buch, in dem ein Beispiel ist. Mhm. Und in dem Beispiel fällt, dass in England oder in den armen Staaten als N-Wort benannte Schimpfwort. Mhm. Und es ist halt total interessant, wie die Schreiberin meinte, sie hat dieses Buch gefunden in ihrer Bibliothek und mit diesem N-Wort und sie schmeißt das sofort raus. Das geht bei ihr gar nicht. Und danach war wirklich eine sehr, sehr lange Diskussion, warum das völlig in Ordnung ist, rassistische Begriffe zu benutzen. Und das fand ich schon sehr erstaunlich. Also Ja, naja, es ist halt so das Ding, also das, was sich ja, wie gesagt, nicht nur auf die Impro-Community bezieht, dass das Phänomen des Erkennens von Rassismus läuft ja über eine Reflektierung, so, ne, also dass man irgendwie sich damit auseinandersetzt und auch sich traut, Dinge zu hinterfragen, die einen halt auch selbst betreffen. Ja, also was Verhaltensmuster betrifft und so weiter. Und diesen Schritt zu gehen, das wagen sich die wenigsten Menschen, zumindest hierzulande. Also, wenn man das aus den Kommentarspalten so abliest, ja, also ist ja immer noch so eine Sache, wie man das jetzt auf eine analoge Situation übertragen kann. Aber ich glaube, dass da recht wenig Wille zu zumindest einer Anerkennung des Phänomens da ist. Also ich erlebe das aber durchaus auch immer mal wieder in Diskussionen, dass gerne so eine Sachen verteidigt werden. Also dass das halt ein Kind der Zeit ist und das ist nicht so schlimm. Es gibt ja so eine und auch diverse Bücher, die also sehr, sehr schlecht gealtert sind. Ob das jetzt Pippi Langstrumpf ist oder Jim Knopf oder was auch immer. Und sobald aber jemand anfängt, das umzuschreiben in eine Form, die eben nicht mehr einzelne Leute angreift oder zurücksetzt, gibt es einen Aufschrei und hauptsächlich werden da so Sachen wie Zensur rausgezogen oder halt es ist historisch halt so, wie es eben damals war. Und ich finde das halt immer eine relativ schwache Argumentation, aber die ist total weit verbreitet. Ja, es ist halt auch dann auf einmal verdammt wichtig, das historische, historisch getreue Begriffe verwendet werden müssen, damit, ja, warum, das habe ich bis heute, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Also es ist halt irgendwie, es ist dann plötzlich sehr, sehr wichtig, dass das übertragen wird und geschichtlich mitgenommen wird, damit sowas auch nicht mehr passiert, damit man weiß, dass es falsch war. Was ich für ziemlich hanebüchen halte, weil ich muss nicht recht platt, ich muss nicht in einen Haufen Scheiße treten, um zu wissen, dass mein Schuh hinterher stinkt. Versteht ihr, was ich meine? So, ich höre gerade zu und versuche mal, vielleicht mal die Gegenposition zu die Diskussion etwas aufzuspannen, weil was du sagst ist richtig, aber wenn ich halt nie in Scheiße trete, werde ich auch nie wissen, dass es stinkt. Ja? Das ist natürlich die andere Situation, also wenn ich immer darum herumgehe, deswegen ich glaube auch, dass in der Reproduktion oder in der Auseinandersetzung eben mit Sprache eben auch Sprache benutzt werden muss, also sozusagen in dieser Frage, warum darf ich Menschen nicht mit bestimmten Wörtern belegen, also das N-Wort ist ja ganz so klassisches Beispiel, aber wenn ich nicht mal darüber reden darf, warum das Wort ausgesprochen ein Problem ist, dann werde ich jetzt auch irgendwann niemanden mehr vermitteln können. Also das ist das eine. Und das ist die Frage sozusagen. Wo macht man sozusagen... Ja, aber ist doch eigentlich gar keine... Ja, ist keine? Naja, weil tatsächlich die Aufklärung im Kontext steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Hier ist es ja quasi die kontextfreie Benutzung des Wortes. Also in einem Beispiel, wo auch nichts weiter gemacht wird, außer dass dieses Wort dazu benutzt wird, um jemanden zu charakterisieren mit einer Hautfarbe, mit einem sozialen Stand und eventuell auch noch mit anderen Eigenschaften, die oft sogar noch negativ konnotiert sind, hat das dann für dich was Aufklärerisches, dass es dieses Wort gibt? Also das, nee, das ist doch eigentlich genau nicht. Genau, also, genau. Das ist auch nicht der Punkt, sondern mir ging es gerade um das Beispiel von in Scheiße treten und zu wissen, dass ich muss das nicht tun, um zu wissen, dass mein Schuh stinkt. Das ist richtig. Aber genau, also das, ich glaube, das sind halt drei Arten der Diskussion. Das eine ist das unbedarfte Benutzen von eben Begriffen, die extra dafür erfunden worden sind, um Menschen herabzusetzen und in ihrem Status eben zu niederzumachen. Das andere ist die Auseinandersetzung, weil ich schon der Meinung bin, dass man, wenn wir eine Szene auf der Bühne spielen, das ist ja wieder eine andere Frage, sozusagen natürlich auch Sexismen, Rassismen und so weiter reproduzieren, um uns damit auseinandersetzen zu können, wenn sie keine Selbstgefälligkeit sind. So. Und weil das führt jetzt zur dritten großen Frage, das ist ja das, was Netflix gerade macht. Nicht Netflix, sondern Amazon Prime Video, ne? Die gesagt haben, sie besetzen nur noch Menschen nach passender Ethnie oder sexueller Disposition. Was, glaube ich, ein ganz guter Ansatz erstmal ist, zu sagen, okay, warum, also sollen Menschen einer bestimmten Herkunft nicht auch sich selber spielen? Ich glaube, die Intention ist gut, aber das kann man halt, glaube ich, auch nicht pauschalisieren, weil wenn man das macht, ist die Frage, die mir dann im Umkehrschluss einfällt, fallen dann alle Krimis aus, weil einfach niemand mehr einen Mörder spielen darf oder eine Leiche, weil das ist natürlich auch Aneignung von Wissen und Erfahrung, der nicht meine ist. Also, das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber vielleicht könnt ihr meine Frage dahinter verstehen. Ja, das Ding ist halt, ja, also ich verstehe die, ich verstehe die Frage. Das Ding ist, du hast, wenn du eine Leiche spielst oder einen Doktor, meinetwegen, dann geht es nicht darum, dass du jemanden. Also da hängt halt keine strukturelle Verunglimpfung oder Diskriminierung mit zusammen, ja? Also das ist halt schon mal ein sehr markanter Unterschied. Und du hast es schon erwähnt, es findet auf der Bühne statt, ja? Also du hast halt, du gibst dem Raum, du gibst dem eine Echokammer mit einem Publikum, das dann über bestimmte Szenen lacht, bestimmte Dinge auch mit da rausnimmt und die letztendlich auch Dinge legitimiert, ja, also die schwierig sind für bestimmte Menschen und klar, also wenn du so willst, ist das kann man das so sehen, aber man blendet dann halt auch aus, was für Unterschiede da sind, ja, zwischen einem nicht von einer strukturellen Diskriminierung betroffenen Mensch und einem, der da mittendrin steckt und dessen Alltag da von solchen Stereotypen bestimmt wird, ja. Ich finde, das ist schon ein Unterschied. Das ist definitiv ein Unterschied. Ich neige halt dazu, wenn ich auf der Bühne stehe und spiele, das ist ja tatsächlich die Frage, die eine andere ist, als zu sagen, warum sind so wenig Menschen People of Color oder eben LGBTQT plus People in der Impro zu finden. Also das frage ich mich auch, warum ist das so, wo sind unsere große türkischstämmische Gemeinde in Berlin? Wo sind da die Prozente an Spielern oder so? Also ist es nicht durchlässig genug? Aber auf der Bühne frage ich mich auf der anderen Seite, ich nehme mir die Freiheit, alles darstellen zu können. So. Aber natürlich in der Verantwortung einer Autorenschaft und dann eben auch in der Verantwortung, mich dafür eben auch als Autor kritisieren zu lassen, aber eben im Nachhinein. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, weil sonst entsteht, glaube ich, kein spontaner Spiel mehr. Also, weil ich werde immer Fehler machen, ne? Also, egal, also wir haben jetzt gerade letztens einen Edgar Wallace gespielt. Nick, du und ich, wir standen zusammen auf einer Bühne und spielen sozusagen 60er Jahre Blick Westdeutschland auf eine Londoner, großbritannische Grusel Gesellschaft, die so natürlich auch nicht existiert, also sondern die absolutes Klischee ist. Und die Frage ist sozusagen, wie gehen wir da mit Autorenschaft und Verantwortung um? Also das, die sich dann auch stellt. Ich glaube, wir müssen, was Bühnendarstellung betrifft, gerade in der Improvisation, mehr für Feedback und Kritikschleifen sorgen. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Aber das ist, bin ich da jetzt in dieser, ich verstehe den Rassismusfalle, Argumentation selber gelandet? Nicht? Ich frage mich gerade. Ja, also ich finde es, also zum einen natürlich, solange Leute nicht in irgendeiner Weise Repressalien ausgesetzt sind, sind Stereotype auch nichts Schlimmes. Aber oft wird es halt vermischt mit quasi den Stereotypen, die für so eine strukturelle Verfolgung oder Benachteiligung quasi zentral sind. Und dann ist es schon schade. Ich finde auch das Thema bei der Improvisation besonders spannend, weil da natürlich diese Spontanität ja, also ein Mittel dazu ist ja, dass es keine Limits gibt. Man soll sich möglichst nicht im Kopf limitieren. Aber hier haben wir doch eine Grenze, wo bestimmte Sachen vielleicht schon schwierig sind. Allerdings gibt es natürlich hier auch wieder das Thema Kontext. Also was du ja vorhin schon sagtest, Rassismus ist dann problematisch, wenn es halt ein selbstgefälliges Beiwerk ist. Wenn es aber ein zentraler Punkt ist, dann ist es schon okay. Und hier ist, glaube ich, genau dieses Thema Kontext. Und für den Kontext können wir auf der Bühne natürlich sorgen. Und wir meint da eben das ganze Ensemble. Wenn also ein Spieler oder Spielerin auch als rassistische Figur auftritt, ist das in einen Kontext packbar. Und daran sollten wir auf jeden Fall arbeiten, denke ich. Ja, also es ist auch immer eine Stilfrage, finde ich, ne? Also es gibt genügend Möglichkeiten, mit solchen Figuren umzugehen, glaube ich. Und womit es auch so ein bisschen steht und fällt, ist die, ich sag mal, für wie voll du den Charakter nimmst, den du auf der Bühne darstellst, ja, also was wiederum auch ein bisschen mehr, also bei dem Thema zumindest, ein bisschen mehr Hintergrundwissen, glaube ich, erfordert. Also wenn du nicht weißt, was es bedeutet, mit so Begriffen konfrontiert zu werden, die dich für einen Moment so weit zurückwerfen, dann ist das schwierig. Also wenn man halt nicht nachher, ich will meinen damit jetzt nicht, dass man als Vollblutschauspieler auf der Bühne stehen muss, um das zu spüren, ja, also so, sondern verstehen, was ich auch eingangs sagte, was Rassismus eigentlich bedeutet und vor allem für die Betroffenen. Und das Gefühl hatte ich so gut wie noch nie, wenn das mal aufkam. So, ja, also es war immer, weil es halt improvisiert ist, weil es unmittelbar ist, das ist in dieser Situation Segen und Fluch zugleich, weil du damit in so einem Moment auch offenbarst, mindestens offenbarst, wie viel du weißt. Die Frage ist ja, ja. Über das, was du darstellst und das ja, landet dann halt eben beim zuschauenden Publikum, so dieser Eindruck. Genau, und also ich kann das ja aus einer Perspektive eben für mich sozusagen, oder eine Variante, die für mich ganz gut funktioniert, ist ein Format, was das Theater in der Probe spielt, im Sinne von Brecht, wo es eben um improvisiertes, episches Theater geht. Und da geht es genau immer um diese Frage, im Endeffekt die Verbundenheit des Publikums, die emotionale mit der Geschichte und den Figuren zu brechen und durch Nachdenken, kritisches Nachdenken zu ersetzen. Das ist ja ein bisschen die Definition eines V-Effekts. Und wir haben zum Beispiel für uns die Regel ausgegeben, dass wir alle Charaktere erst einmal holzschnittartig anlegen, so gut, böse, mächtig, arm, schwach, was auch immer. Und dann aber im Laufe der Geschichte darum kämpfen, den Figuren weitere Shadings, also Blickwinkel, weitere, wie sagt man denn, Tiefe zu geben. Einfach, dass man tatsächlich merkt, okay, das ist aber auch Menschen, die haben auch andere Wünsche und zweifeln vielleicht auch an dem, was sie tun, haben auch andere Perspektiven und Seiten. Und da zum Beispiel traue ich mich mehr, tatsächlich in so eine Figurendiversität zu gehen und auch jemanden zu spielen, den ich eigentlich als weißer, Mittelalter, brillentragender Mann normalerweise nicht spielen würde. Aber da weiß ich, dass alle meine Kollegen eben drauf gucken und diese Ebene der Selbstreflexion mit übernehmen, indem sie zum Beispiel einen Erzähler einbauen oder die Szene unterbrechen und eben über Reproduktion von Stereotypen sprechen oder von strukturellem Rassismus oder was auch immer. Also ich glaube, wie du es richtig gesagt hast, ist eine Frage der Form und der Formate. Und das ist, glaube ich, das, was Makro sagte, was wir als Impro-Spieler lernen müssen, ist, dass bestimmte Formate eben dazu verführen, absolut Klischees zu spielen und diese Klischees eben mit Rassismen und mit Sexismen und so weiter belegt sind. Und das, davor sollten wir uns eben hüten, erst informieren und dann hüten oder es besser machen. Vielleicht das. Mhm. Ja, das Ding ist, ich habe, ja, so finde ich gut. Das Ding ist, ich habe halt, wie gesagt, in diesen Jahren, in denen ich jetzt in der Impro-Welt teilnehme, an der Impro-Welt teilnehme, ja. Selten bis, also wenn das Thema aufkam, wenn das inhaltlich, weswegen auch immer, eine Rolle gespielt hat, ja, wie soll ich sagen, also es, Ich habe noch keine gelungene Szene gesehen, die sich mit Rassismus auseinandergesetzt hat. Ganz ehrlich, habe ich nicht. Ich war aber noch nicht bei den Tops. Ja. Was soll ich da jetzt sagen? Also da habe ich das tatsächlich schon mal gesehen und fand das halt auch sehr schön. Da war halt dann so ein Verfremdungseffekt, dass also quasi so eine Art Nachrichtensprecher sagte, nachdem, glaube ich, ein polnischer Hilfsarbeiter als strunzdumm und sonst irgendwas verunglimpft wurde, gab es quasi so einen Verfremdungseffekt, dass eben genau das Gegenteil der Fall ist, dass die meisten sogar einen sehr hohen Bildungsabschluss haben und hier unterhalb ihres Bildungsdings arbeiten. Und dann ist man zurück in die Szene gesprungen und der wurde noch härter verunglimpft danach. Und das ist halt toll, weil da hat das Publikum wirklich das 1:1 verstanden, was hier der Punkt in dem Moment war. Mhm. Und so eine Sache, das funktioniert, glaube ich, schon ganz gut. Andere das, interessante Sache. Darf ich kurz noch was dazu einwerfen? Und das ist ja nicht auf ein Format mit epischem Theater beschränkt. Das könnte man ja in jeder beliebigen Impro-Szene machen, weil das einfach zu unserem Theaterkanon seit eben Brecht dazugehört. Also das ist ja durchaus möglich. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn wir alle ein Auge drauf haben, kann ich ja jederzeit als Kommentator, als Spieler, was auch immer, auf die Bühne treten und eben versuchen, ein Klischee, Stereotyp, was auch immer, zu adressieren und zu brechen und dem einen einen Kontext zu geben. Ja, aber trotzdem nochmal zurück zu einer anderen Frage, weil die stand ja, ja auch im Raum. Warum ist die Szene so undivers? Ja, und dann wiederum frage ich mich so, trotz aller Sensibilität und Wachheit, mit der das Thema in dem jetzt gerade beschriebenen Format behandelt wird, würde das was ändern für jemanden, für einen Pole, der das sieht und und sich da fragt, ich glaube tatsächlich, also ich habe eine Theorie. Ich werfe meine Theorie an die Wand und ihr dürft sie dann zerreißen. Meine Theorie ist folgende. Es gibt einen schönen Satz von Keith Johnson in Improvisation im Theater und er schreibt so ähnlich, dass irgendwann die letzte Frau eine Impro-Gruppe verlassen hat und dann die zurückbleibenden Männer mit den Keulen gegen die Wände schlagen und sagen, warum sind alle Frauen weg? Und ich glaube, genau ist das ein bisschen das Grundproblem der Improvisation. Es geht darum, mutig, spontan, sich selbst darstellend auf eine Bühne zu werfen. Und alle, die etwas gehemmter sind, aus diversen Gründen, etwas feinfühliger, etwas mehr darüber nachdenken, wie sie von anderen wahrgenommen werden, müssen einfach über mehr Hürden springen als jemand, der sagt, na, hier stehe ich und hier bin ich, nehmt mich, wie ich bin. So, und ich glaube halt tatsächlich diese, so wie ich Impro an den 2000ern erlebt habe und gerade was auch so aus amerikanischen Einflüssen kam, sehr viel auf Comedy und sehr viel auf schnell raus auf die Bühne, sei da, bams. Und es ist ganz oft so, man hat Workshops, da sind die Gruppen eher divers, man hat Menschen vieler Unterschiede und sobald es sozusagen mehr und mehr Richtung Auftritt, Bühnenperformance geht, dünnt sich das aus. Auch im Theaterworkshop, so Line-Workshops bestehen oft mehr aus Frauen als aus Männern und dann dreht sich dieses Verhältnis später in die Professionalität um und ich glaube, es hat ein bisschen mit diesem spring auf die Bühne und lege los zu tun. Und da ist natürlich jemand, der Sorge davor hat, zu Recht und zu Unrecht, wie er von anderen betrachtet wird, eben mit mehr Hürde und mehr Zurückhaltung gestraft als jemand, der einfach, dem es egal ist, was andere über ihn denken, weil er aus einer privilegierten Position kommt. Ja. Wäre meine Theorie. Hatte ich auch schon mal tatsächlich drüber nachgedacht. Was dagegen spricht, ist, dass auch in Workshops, in allen, denen ich war, und ich war in vielen, es auch keine Diversität gab. Also ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. So. Und klar, man macht sich halt in gewisser Weise verletzbar, weil man eben ein großes Stück von sich selbst mit auf die Bühne bringt im Impro, mehr als im geskripteten Theater, weil da ist die Rolle klarer abgegrenzt als im Impro. Aber tja, weiß ich auch nicht. Na, ich denke, man ist ja auch so ein bisschen die Summe seiner Erfahrung, ne? Also so, was mich wieder zu dem Ding bringt, dass das über die Grenzen hinaus ja ein Phänomen ist. Also sei es online, offline, sei es seitdem du in der Grundschule warst, ne, und da irgendwie Feedback bekommst, das, ja, wo du einfach merkst, dass du vielleicht nicht dazugehörst oder nicht richtig oder nur halb oder wie auch immer du wahrgenommen wirst. Und dieser Eindruck, dafür ist man sensibilisiert. Also das ist ja, ne, also da ist man ja wach für. Und beim Anflug davon verzieht man sich da vielleicht lieber wieder zurück, dahin, wo man sich verstanden fühlt oder gesehen fühlt. So. Ah. Ja, und ich glaube tatsächlich, also kommt noch ein Punkt dazu, wir alle Lernenden in der Improvisation haben ja irgendwie diesen Moment, also man ist so erst begeistert und dann irgendwann kommt man an die Stelle, wo man denkt, es läuft immer nicht so gut. Also viele Szenen funktionieren nicht. Und ich denke, wir waren alle schon in Gruppen und Situationen gewesen, wo jemand kam und gesagt hat, du hast das falsch gemacht, deswegen ist die Szene abgesoffen. So. Und ich habe mal ein soziokulturelles Projekt lange eine Impro-Gruppe da aufgebaut und irgendwann standen auch 2, 3 Spieler vor mir und zeigten auf eine Mitspielerin und sagten, die kann das immer nicht, die ist zu langsam und immer wenn wir mit ihr spielen, funktioniert es nicht. Also wenn es nicht funktioniert, dann liegt es an euch, weil ich kann mit ihr spielen, das wäre natürlich keine, ich kann meine Ideen nicht durchbringen die ganze Zeit. Ich kann, das wird nicht meine Szene, sondern es wird die Szene, die sie eher beeinflusst, weil sie tatsächlich nicht so auf mich eingeht, wie ich auf sie eingehe. Und dann habe ich 2, 3 Szenen mit ihr gespielt und dann kamen so ein paar Leute und sagten, ja, du hast recht, wir müssen irgendwie uns mehr anstrengen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Man muss irgendwo den Moment in solchen, also diese, ja, alle können mitmachen, alle können improvisieren. Diesen Geist muss man halt irgendwie tatsächlich über diese schrecklichen Mühen der Ebenen erhalten, bis man so weit in ein Ensemble ist, dass man ja auch wieder Spaß entwickelt zu spielen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, gehen dann Leute, die in Anführungsstrichen kompliziert sind, fallen eher raus. So. Mhm. Und ich glaube, wir haben das alle, ne? Wir kennen alle Leute, wo wir sagen, mit denen möchte ich eigentlich keine 2 Minuten auf der Bühne stehen, weil die triggern mich oder die sind einfach doof, sind nicht so gut wie ich. Genau. Alle. Mhm. Keiner ist so gut wie ich. Das war ein Scherz. Ja, ich habe durch die Nase gelacht, wenn du es gehört hast. Gut, danke dir. Ich wollte noch was dazu sagen. Zum einen, in Staaten gibt es, glaube ich, im Moment eine relativ große Bewegung zu mehr Diversität im Impro gerade. Und das schwappt auch hier in die Festivals rüber. Es gibt so Workshops, wo extra für nicht weiße oder non-binary Leute bestimmte Workshops angeboten werden, um da erstmal so ein Safe Space zu schaffen und vielleicht auch quasi Strategien zu finden, wie man besser damit arbeitet. Das finde ich zum einen ganz interessant. Und das andere, was ich jetzt noch mal so als Frage ranstellen wollte, Thomas, du erzähltest vorhin, es wird bei Amazon werden nur Leute in ihren Ethnien besetzt. Es gibt ja noch einen Gegenpol dazu, nämlich Colorblind Casting, wo Leute unabhängig von ihrer Hautfarbe besetzt werden. Da eine berühmte Serie auf Netflix, wo dann die Queen von England eben auch eine Person of Color ist und ein Herzog und so. Was dann wiederum dazu führt, dass man das mal hinterfragt. Wie habt ihr da so eine Idee, was da für Impro was Interessantes sein könnte? Ja, ich finde es tatsächlich spannend, dass alle alles spielen dürfen. Das glaube ich, eine Regel, die man irgendwie rausgeben kann. Das ist das eine. Also dieses Colorblind finde ich sehr schön. Ich finde auch bin ja ein großer Dylan-Fan und ich mag ja sehr diese Dylan-Biografie in Anführungsstrichen I'm Not There, wo irgendwie 5 Leute Bob Dylan spielen, unter anderem Kate Blanchett und irgendwie, wo man einfach merkt, wie cool das ist, wenn sozusagen eine Repräsentanz noch durch eine dritte Ebene stattfindet. Und ja, also ich finde das tatsächlich, die Colorblind Castings, wusste nicht, dass das so heißt, aber das finde ich eine coole Sache, auch für die Überlegung, Impro zu besetzen. Also mehr Männer-Frauen-Rollen spielen, mehr Frauen-Männer-Rollen und alles dazwischen, um genau diese Problematik aufzulösen. Ich glaube, anders funktioniert's für uns nicht, weil ich kann nicht plötzlich, wenn ich ein Thema adressiere, Spieler in den Show noch einladen, während ich gerade auf der Bühne stehe. Hm. Ich, interessant, interessantes Ding Und ich finde es gar nicht so einfach zu übertragen. Einfach, also zumindest was die deutsche Szene betrifft, einfach weil die Szene nicht divers ist. Also klar, könnte man überlegen, so, ey, lass mal alle Hemmungen fallen und lass uns jetzt mal. Ich habe auch schon von Workshops der Art gehört, wo man einfach alles tun und lassen kann, was man möchte, zumindest als Element in einem Workshop. Ich habe da leider keine Details, sonst könnte ich da mehr drüber erzählen. Aber das Problematische, was ich daran sehe, ist halt, dass es keine, dass es viele Menschen gibt, die eine Wahl haben in der Szene und wenige, die keine Wahl haben. So, ja, also und das ist halt, das macht es vielleicht ein bisschen schwierig, das zu übertragen. Es sei denn, ich habe das jetzt falsch verstanden. Also ich glaube, so, also das ist so meine Schwierigkeit, die ich bei der Vorstellung einer Übertragung habe. Ne? Also, dass man halt eine nicht marginalisierte Szene alle Freiheiten einräumt, die sie eh schon hat. Ja, okay. Ja, aber nicht Verantwortungslosigkeit. Ja. Ich finde ja, man hat ja, also ich kann alles spielen, ich muss aber die Autorenschaft übernehmen. Ich glaube, es ist Freiheit mit Verantwortung. Mhm. Also das ist, glaube ich, es geht nicht darum, irgendwie alles zu dürfen, sondern es geht darum, alles repräsentieren zu können, ja. Aber sich zu fragen, was stelle ich da und warum stelle ich das da und in welchem Kontext? Also Freiheit ist nicht Verantwortungslosigkeit. Wir sind ja nicht in der Politik. Bin ich total bei dir. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir irgendwie schon am Ende der Sendung. Und ich hätte eigentlich irgendwie das Gefühl, dass man jetzt eigentlich erst so langsam an die Kernpunkte gerät. Das stimmt. Hab ich schon vermutet, dass das so ist. Ich ahnte es auch. Genau, aber wir werden den Shitstorm einfach in den Kommentarspalten aushacken, oder? Also. Ja, voll gerne. Ja. Why not? Ja, also ich lasse mich da ja auch gerne für alles Mögliche belehren. Ich bin ja, halte mich ja nicht für allwissend. Ja. Genau. Also her mit den klugen Kommentaren. Bitte. Naja, also ich meine, so das erste große Thema ist ja Zuhören. Also Leute mit Privilegien neigen dazu, eben doch zu denken, dass sie schon viel wissen, und dem ist halt oft nicht so. Also Zuhören ist definitiv ein erster großer Schritt, und ein zweiter großer Schritt ist zu erkennen und auch vielleicht mal auszusprechen, dass man Privilegien hat. Als weißer Mensch. Und das tut manchen Leuten auch weh, weil sie immer denken, sie haben dafür nichts getan. Ja, ist auch richtig, aber trotzdem haben sie Privilegien, haben viele Sachen sehr viel einfacher, sehr viel Zugänge einfacher, auch nicht sichtbare Sachen viel einfacher. Also das. Ja. Und das sind die ersten Schritte, mit denen man losgehen kann. Ja. Okay, dann gebe ich euch jetzt beide, aber trotzdem, die Zeit rennt. Wir haben noch 2 Minuten und wir wollten noch kurz einen Ausblick machen. Habt ihr noch was, worauf ihr euch im nächsten Monat freut? Nick? Ja, ich freue mich sehr. Das wird jetzt shameless Self-Promotion. Am 20.11. spiele ich nämlich mit meiner lieben Gruppe, den Raketos, die Geisterakademie. Das ist ein Format, ein Langformat, in dem wir besagte Akademie bespielen und in die Geisterwelt eintauchen, um zu sehen, was es bedeutet, beigebracht zu bekommen, ein Geist zu sein. Cool. Das hört sich ganz hübsch an. Im Bühnenrausch. Im Bühnenrausch, genau. Ich habe 2 Dinge. Eins hier in Braunschweig, das Grand Horton eröffnet. Und zwar ist das das ehemalige Galeria Kaufhof, was durch nicht pleite, aber eben geschlossen wurde, mitten in der Innenstadt, Riesending. Und da wird eine Etage jetzt zu einem 20er-Jahre-Club ausgebaut, wo jetzt Dinner und Musiksachen spielen und die Musik von uns von 4Gewinnt mit dabei ist. Und die Improneta findet statt Mitte November im Varia Veneta in Berlin. Und Thomas, du schnell noch. Ja. Ich habe noch schnell, am 6.7. kam man ein Stück, in dem ich mit Regie geführt und gebastelt habe, in der Schaubude sehen im Rahmen des Theaters der Dinge Festival. Und zwar sind das die Insekten und ein Stück für Menschen ab 5 Jahre ohne Sprache, ganz multivisuell. Und das Festival ist auch toll, Theater der Dinge. So, wir müssen Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Danke, Nick. Ja, gerne. Tschüss. Okay, das ist eine Punktlandung.